das falsche Grinsen. Der Erdenboden ist stark, die Sterne blitzen in den Augen. Im Geiste der Verrat, für sie sind wir Zitronen. Niemand presst, wenn's grad gefällt. Es regieren uns Dämonen, einer düsteren, kranken Welt. Ich hasse den Staat, der für schlimmer uns regiert, als wie der Nordnacht vor dem Volk kapituliert. Oh, ich hasse den Staat, der für schlimmer uns regiert, als wie der Nordnacht vor dem Volk kapituliert. Menschen, denn das Volk ist Untergang. Dieses Land und seine Kultur steht mit dem Rücken an der Wand. Ich hasse den Staat, der viel schlimmer uns regiert, als wie der 89 vor dem Volk kapituliert. Wow, ich hasse diesen Staat, der viel schlimmer uns regiert, als wie der 89 vor dem Volk kapituliert. Seine Gegner, die ihn treiben, nicht zu sehen. Abgesandte der Gerechtigkeit, die immer aufrecht stehen. Ihnen setzt man auf die Masken und die Fülle des Systems. Doch zu viele daran glauben, zu viel verstehen. Ich hasse diesen Staat, der viel schlimmer uns regiert, als wie der 89 vor dem Volk kapituliert. Wow, ich hasse diesen Staat, der viel schlimmer uns regiert, als wie der 89 vor dem Volk kapituliert. Steuern reißt empor in der fremden Strömermark. Es gibt Rechnungen am Ende, zum Ziel der Wahltag. Jede Sage der Germanen trägt am Ende der Geschichte eine Moral auf blinden Faden. Ich hasse diesen Staat, der viel schlimmer uns regiert, als wie der 89 von dem Volk kapituliert. Wow, ich dachte, diese Stadt, die hat mir schlimmer uns regiert. Hat wieder 89 von dem Volk kapituliert.